Geschichten, doch vom Moloch rennst du vom Bürger gegen. Doch bist du nur einer von deiner selbst. Der wahre Moloch zerbricht dein Spiegelbild. Ein Parasit, der seinesgleichen zog. Und fängt dich werden, große Platze bog. Reih dich ein im Lochbuch deiner Brüder. Sterbe keinen anderen, es ist ja nicht die Brüder. Die Wache der Verwendung.